Chrissy ist doof und seiner Meinung soll keine Beachtung zuteil werden. Der Chrissy ist doof und seiner Meinung soll keine Beachtung zuteil werden. Teil werden. Ins Maul! Der Chrissy ist stimmt. Ins Maul!